Erster, dies ist ein Psalm. David schrieb dieses Lied. Es war für die Weihe des Tempels. Zweiter, ich will dich loben, Jahwe. Du hast mir geholfen. Meine Feinde konnten sich nicht über mich freuen. Dritter, Jahwe, mein Gott, ich rief zu dir. Du hast mich gesund gemacht. Vierter, Jahwe, du hast mich vom Tod gerettet. Du hast mir das Leben zurückgegeben. Fünfter, ihr, die Gott lieben, singt Loblieder für Jahwe. Dankt seinem heiligen Namen. Sechstes, sein Zorn ist nur kurz. Seine Güte bleibt ein Leben lang. Am Abend weint man vielleicht. Am Morgen freut man sich wieder. Siebter, ich fühlte mich sicher. Ich dachte, ich werde niemals fallen. Achter, Jahwe, durch deine Güte hast du mich stark gemacht. Dann hast du dich von mir abgewendet. Ich bekam Angst. Neunter, zu dir, Jahwe, rief ich. Ich bat Jahwe um Hilfe. Zehnter, was hast du davon, wenn ich sterbe? Was hast du davon, wenn ich ins Grab gehe? Kann ein toter Mensch dich loben? Kann er von deiner Treue erzählen? Elfter, höre, Jahwe, und sei gut zu mir. Jahwe, hilf mir. Zwölfter, du hast meine Traurigkeit in Freude verwandelt. Du hast mir die Trauerkleidung ausgezogen. Du hast mir Freude gegeben. Dreizehnter, damit ich dich loben kann und nicht schweige. Jahwe, mein Gott, ich will dich immer loben.